Yes, yes, yes, another day arrived. Ja, ja, ja, ein neuer Tag ist angebrochen. And I have a happy Daniel sitting next to me. Und ich habe einen glücklichen Daniel, der neben mir sitzt. We just talked about how absolutely surprised we are of the goodness of God. Wir sprachen gerade darüber, wie absolut überrascht wir über die Güte Gottes sind. How literally God has taken these devotionals and spread them to 6 continents. Wie buchstäblich Gott diese Andachten genommen hat und sie über 6 Kontinente verteilt hat. You know, I don't have the for sure number. Ich habe nicht die genaue Zahl. But just from a little bit of research, it seems that these devotionals reach maybe up to 20,000 people daily. Aus einer kleinen Recherche scheint es, dass diese Andachten bis zu 20,000 Menschen täglich erreichen. It's like, how can you still doubt the goodness of God? Es ist so wie, wie kannst du immer noch die Güte Gottes anzweifeln? So remember, we said that everything changed in my heart when God took my attention to his goodness and rather to the need of the people. Erinnere dich, wir sagten, dass sich in meinem Herzen alles veränderte, als Gott meine Aufmerksamkeit auf seine Güte anstatt auf das Bedürfnis der Menschen zog. So I'm gonna go jump back a little bit. Ich springe ein bisschen zurück. You know, when Moses said, "Show me your glory, please." Als Mose sagte, zeige mir bitte deine Herrlichkeit. God responded basically that his glory has to do with 2 things. Gott antwortete, dass seine Herrlichkeit mit 2 Sachen zu tun hat. His goodness and his name. Seine Güte und sein Name. God's nature is always revealed in God's name. Gottes Wesen wird immer in Gottes Namen offenbart. You know, in the Hebrew culture, this has been easier understood. In der hebräischen Kultur wird dies leichter verstanden. I think the Brazilians will never be able to understand that. Ich denke, dass die Brasilianer dies nie verstehen können. Because in Brazil, names don't mean anything. Denn in Brasilien bedeuten Namen nichts. You know, there are people who have the strangest name. Es gibt Leute, die die merkwürdigsten Namen haben. But in the Hebrew culture, a name had to do with your identity, your character, who you are. Aber in der hebräischen Kultur hat ein Name mit deiner Identität zu tun, mit deinem Charakter, wer du bist. So God, when he says, I'm going to show you my name, tell you my name. Wenn Gott sagt, dass er seinen Namen zeigen, sagen wird, he was basically saying, I'm going to reveal to you my real and true nature. Sagt er, ich enthülle dir mein wahres Wesen. Propria natureza. I hope you can catch a really powerful revelation. Ich hoffe, dass du eine kraftvolle Offenbarung ergreifen kannst. That God is not going to act against his name. Gott wird nicht gegen seinen Namen handeln. Think. Überlege. Job said, Hiob sagte, God has given, God has taken away, blessed is the name of the Lord. Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. So we sing a beautiful song about how God has killed all the children of Job and took all of his stuff away. Wir singen ein schönes Lied, wie Gott alle Kinder von Hiob getötet hat und ihm alles weggenommen hat. Like Bill Johnson said, Job is the answer, Jesus is the question. Job is the question, Jesus is the answer. Wie Bill Johnson sagte, Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. So think. Denke. We believe more that the words of Job, what he said, is actually the word of God. Wir glauben eher, dass die Worte Hiobs, die er gesagt hat, das Wort Gottes ist. Then we believe that the name of God shows his true character. Als wir glauben, dass der Name Gottes seinen wahren Charakter zeigt. One of the names of God is Jehovah Jireh, the God that provides, the God that gives. Einer der Namen Gottes ist Jehovah Jireh. Der Gott, der versorgt, der Gott, der gibt. How can a God whose very name is I provide be the God who takes away your provision? Wie kann ein Gott, dessen wahren Name ich versorge ist, ein Gott sein, der deine Versorgung wegnimmt? Think about it. Denk darüber nach. God will not act against his own name. Gott wird nicht gegen seinen eigenen Namen handeln. If you experience the opposite of God's name, you cannot blame it upon God. Wenn du das Gegenteil vom Namen Gottes erlebst, kannst du nicht Gott dafür die Schuld geben. And this is something that religion will always do. We always blame God for things that we either have done wrong or we haven't figured out. Und das ist etwas, was die Religion immer macht. Wir geben Gott immer die Schuld für Dinge, die wir entweder falsch oder nicht herausgefunden haben. I tell you what, which was a humongous release in my own heart. Ich sage dir etwas, das in meinem Herz eine riesige Freisetzung war. When I began to take the freedom to say, I don't know. Als ich anfing, mir die Freiheit zu nehmen und zu sagen, ich weiß nicht. I don't know what. Ich weiß nicht was. For instance. Zum Beispiel. I began to really study and teach and preach passionately the new covenant. Ich fing an, wirklich den neuen Bund leidenschaftlich zu studieren, predigen und zu lehren. Of course. I have been reading the Bible for more than 50 years. Natürlich habe ich die Bibel über 50 Jahre lang gelesen. So you can imagine how many stuff I read into the Bible that are not even in the Bible. Du kannst dir vorstellen, wie viel ich in die Bibel hineingelesen habe, was überhaupt nicht drin steht. Imagine how many religious lies I've believed, having Bible verses to prove my beliefs. Wie viele religiöse Lügen ich geglaubt habe, indem ich Bibelverse nahm, um dies zu beweisen. Sure, I believed a lot of religious lies. Natürlich, ich glaubte viele religiöse Lügen. But when my heart began to be opened and I began to see the finished work of the cross. Als mein Herz anfing sich zu öffnen und ich anfing das vollbrachte Werk am Kreuz zu sehen. I made this decision. Fällte ich diese Entscheidung. Whatever I read in the Bible. Was auch immer ich in der Bibel lese. If it doesn't fit into the finished work of the cross, which is for me the key to even understanding the Bible. Wenn es nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz hineinpasst, was für mich der Schlüssel ist, sogar die Bibel zu verstehen. I say. Dann sage ich, I don't know. Ich weiß nicht. Ah, that felt so good. Ah, das fühlt sich so gut an. You know, people ask me a question, but Reinhard, you preach New Covenant, what about this? Leute stellen mir Fragen, Reinhard, du predigst den neuen Bund, wie steht es damit? I said, I don't know. Ich sage, ich weiß es nicht. And you know, I quite frankly don't care to know. Um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal, ob ich es weiß oder nicht. You know, here's what I said to people. Folgendes sage ich den Leuten. One day I will understand it, but right now I don't understand this scripture. Und eines Tages werde ich es verstehen, aber gerade jetzt verstehe ich diese Schriftstelle nicht. It doesn't stress me, it doesn't bother me, it doesn't even give me a headache. Es stresst mich nicht, es stört mich nicht, es bereitet mir nicht einmal Kopfschmerzen. Because if you don't make the radical decision, wenn du nicht die radikale Entscheidung triffst, to see everything through the finished work of the cross, there's so many things that will confuse you. Alles durch das vollbrachte Werk am Kreuz zu sehen, wird es so viele Dinge geben, die dich verwirren. So you have to make this decision. God is not going to act against his own name. Du musst diese Entscheidung treffen. Gott handelt nicht gegen sein eigenen Namen. And if it looks like it did, you simply have to let it go and you have to say, well, I don't understand something here. Wenn es so scheint, dann musst du es einfach loslassen und sagen, hier verstehe ich einfach etwas nicht. Learn to be at peace. Lerne im Frieden zu sein. My peace is very important to me. Mein Friede ist mir sehr wichtig. See you tomorrow. Sehe dich morgen.